WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Ihr könnt sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon geht es mit dem ersten los. Der heißt Joachim und Joachim ist 35. Guten Morgen, Joachim. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, hallo. Weswegen hast du angerufen? Was ist dein Thema? Ja, also erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst. Mhm. Und das Thema ist folgendes. Ich habe sexuelle Fantasien, die intensiv sind, immer wieder kommen, die andere Menschen als wahrscheinlich krank oder verrückt bezeichnen würden. Und zwar sind das inzestuöse Fantasien. Inzestuöse Fantasien? Ja, richtig. Das heißt, du stellst dir deine Mutter, deine Schwester? Ja, meine Geschwister. Deine Geschwister? Richtig, beim Sexualakt. Also gleich mehrere stellst du dir vor. Wer sind diese Geschwister? Ich habe eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder. Und ich stelle mir alles Mögliche vor. Vor allen Dingen in den Räumlichkeiten, die ich so mit den Geschwistern geteilt hat, im Garten, in der Dusche, mit meiner Schwester, mit meinen Brüdern, auf dem Balkon, in der Küche, wie ich... Also das sind bisexuelle Fantasien? Richtig, ja. Sowohl mit der Schwester als auch mit den Brüdern. Die Brüder sind jetzt wie alt? 28 und 32 sind meine jüngeren Brüder und meine Schwester ist 38. Mhm. Und ja, das ist eigentlich fast das Einzige, was mich sexuell reizt. Ich hatte schon eine Beziehung, aber die hat mich sexuell nicht sehr gereizt. Ich habe es eigentlich nur gemacht, um mich selber über die Tatsache hinwegzutäuschen, dass ich kein richtiges Sexleben haben kann, außer mit meinen Geschwistern. Du bist 35 Jahre alt. Richtig. Seit wann hast du diese Fantasien mit deinen Geschwistern? Ich habe diese Fantasien seit der Pubertät im Prinzip. Und die haben mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ich habe versucht, es zu verdrängen, mich selber darüber hinwegzutäuschen. Ne? Es ist aber noch nie etwas real passiert zwischen einem Geschwister und dir. Nee, das ist noch nie real passiert. Das heißt, von deren Seite aus wird das auch null erwidert. Das wird absolut nicht akzeptiert werden. Würde nicht akzeptiert werden, wenn sie es denn wüssten. Ich gehe mal davon aus, dass sie es nicht wissen, oder? Nein, die wissen nichts davon und sie haben auch einen sehr konservativen Lebensstil. Das würde meine Familie würde das wahrscheinlich zerstören und ich würde ausgegrenzt werden und auch geschlagen werden, weil meine Geschwister sind sehr gewalttätig. Die hören nur auch so gewalttätige Musik und so was hier, Farid Bang und Kollege, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, mit schwulenfeindlichen, homophoben und allen möglichen Sachen, aber sind konservativ, was das Familienbild angeht und so. Hast du früher in der Familie auch Gewalt erlebt? Du persönlich? Ja, mein Vater, der hat mich schon öfters, mir und meinen Geschwistern hat er uns gehauen mit allem, was er da gerade hatte, mit Gegenständen, der Fernbedienung, dem Schraubenzieher und alles. Gab es auch sexuelle Gewalt? Nee, das gab es nicht. Hm. Ja. Jetzt hast du eine Beziehung erst gehabt, sagst du. Ja. Zu einer Frau. Ja, richtig, ja. Und mit wie vielen Frauen insgesamt in deinem Leben hattest du schon Sex? Ich hatte nur mit dieser einen Frau Sex. Hattest du schon mal mit Männern Sex? Nee, die einzigen männlichen Personen, die ich mir beim Onanieren vorstelle, sind meine jüngeren Brüder und du. Und wen? Du, Domian. Ich? Du verarschst mich jetzt. Ich schäme mich, das zu sagen, aber Menschen, denen ich vertrauen kann, mein Vater gehört nicht dazu und meine Mutter auch. Ich glaube dir das nicht, Joachim. Also ich bin schon. Ich glaube dir das nicht, was du mir erzählst. Ich halte dich für einen Fake. Ich erkläre dir das ein bisschen genauer, aber das ist auch nur eine Spekulation. Ich halte dich für einen Fake. Menschen, die ja, wenn du mir zuhören würdest, würdest du das vielleicht verstehen. Also Menschen, denen ich vertrauen kann, wie meinen jüngeren Brüdern in der Regel, außer wenn ich jetzt natürlich Dinge sagen würde, die nicht zu ihrem Lebensstil passen würden. In der Regel kann ich ihnen schon eine Menge erzählen und auch Trost suchen. Du weißt, dass ich alle Leute erstmal ernst nehme, was sie sagen. Ja. Aber wenn ich ein ungutes Gefühl habe, möchte ich auch dem Publikum nicht ein solches Gespräch weiter zumuten. Hast du das Gefühl, dass ich dich anlüge, Domian? Ich bin mir sehr unsicher, sagen wir es so. Okay, also ich weiß nicht, ob ich dir Unrecht tue, ob ich dir gerecht werde. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es nachvollziehen. Es tut mir auch leid, dass ich das jetzt einfach so unerwartet äußere. Aber das Ding ist, Menschen, denen ich vertrauen kann, sehr gut vertrauen kann. Und das sind eben eigentlich nur meine Geschwister. Mhm. Und weil ich auch deine Sendung schon seit Jahren verfolge und dir auch eigentlich alles anvertrauen würde, die stelle ich mir irgendwie, also erstmal ganz auf subtile Art in erotischen Szenen vor und dann später auch steigere ich mich da rein und stelle mir vor, wie ich mit dem den Akt vollziehe. Okay, also Joachim. Ich sag's nochmal, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt Unrecht tue. Ich bin unsicher. Deshalb möchte ich dich bitten zu akzeptieren, dass wir das Gespräch jetzt hier abbrechen. Okay. Aber ich biete dir an, auf jeden Fall wird dich jetzt meine Psychologin anrufen. Okay. Wenn du es ernst meinst, dann wird sie das sicher auch gleich merken. Und dann gibt es viel zu reden und viel zu beraten. Ja. Da dürfte ich dir nur noch eine Frage stellen, ganz kurz mit der Sache mit meinen Geschwistern. Ist es ratsam, diese Sache für natürlich zu erachten, zu akzeptieren, oder soll ich weiterhin dagegen ankämpfen und versuchen, mich selber zu ändern, meine Sexualität umzupolen? Du forderst jetzt noch eine seriöse Antwort von mir. Ich will sie dir gerne geben. Ich glaube, in diesem Fall, in deinem speziellen Fall, es gibt auch ganz andere Varianten der Geschwisterliebe, in deinem speziellen Fall glaube ich, dass das wirklich ein Fall für eine Therapie ist. Weil ich glaube, dass da sehr viele komplizierte Dinge falsch gelaufen sind. Aber das wird dir die Magdalena jetzt sehr gut erklären können. Da bin ich ganz sicher. Okay? Du akzeptierst, dass wir jetzt das beenden, okay? Okay. Du bist sehr sexuell attraktiv. Ich danke dir sehr herzlich. Du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an, okay? Du geile Sau. Das hätte ich, wusste es doch. Ich wusste es doch. Ach, ist das übel, ne? Die nehmen uns dann die Sendezeit weg. Und das ist das Ärgerliche. Die nehmen dem nächsten Anrufer, der vielleicht etwas sehr Ernstes und sehr Trauriges oder sehr etwas Bewegendes zu sagen hat, die Sendezeit weg. Die glauben immer, dass sie mir schaden. Mir schadet ihr damit nicht, sondern den anderen Menschen und dem Publikum. Schadet ihr. Hier ist Birgit. So, das wischen wir alles jetzt mal vom Tisch und vergessen es. Auf in das nächste Gespräch. Liebe Birgit, du bist 46. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Domi. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Um was geht es bei dir? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also, ich muss voraussagen, ich bin jetzt 27 Jahre mit meinem Mann zusammen. 25 Jahre werden wir jetzt dieses Jahr verheiratet. Und ich selbst bin Morphiumpatient und bin schon seit ganz langen Jahren. Stopp, ich habe nicht verstanden. Du bist Morphiumpatient. Also selber auch Schmerzpatient. Und aber das ist eigentlich nicht das Problem. Das habe ich im Griff. Das ist alles okay. Aber jetzt ist mein Mann krank geworden und der ist Banker und hat auf der Bank halt wahnsinnig viel Stress und. Und dann ist es halt als Burnout oder Depression halt deklariert worden. Ist sehr depressiv gewesen, sehr traurig. Und dann habe ich ihm auch innerhalb, als ich selber merkte, da kann ich nicht mehr mit anpacken, habe ich ihm dann innerhalb von einem Tag einen Therapeuten und auch einen Psychologen, einen Arzt verschafft, dass er in Behandlung kommt. Ja, sehr richtig und sehr gut. Und und bin auch mit da hingegangen und so. Und nachher dachte ich, es ist vielleicht ganz gut, wenn er diesen Weg dann mal alleine macht. Ich kann ihn ja nicht immer an der Hand führen. Und und dann haben sie ihn halt behandelt auf Depression. Und dann ist er so stark aus dieser Depression in eine aggressive Phase reingekommen, dass er anfing, uns hier zu bedrohen. Wir haben noch eine Tochter, die wird 20 im Mai. Ja, und das ging dann so weit, dass wir, also er hat nicht mit Waffengewalt gedroht, er hat gedroht, uns mit Waffen umzubringen. Ach. Es waren aber keine Waffen da. Aber er hat es gedroht zumindest. Er hat gesagt und er hat es gedroht und er hat auch gedroht uns mit Gasflaschen. Wir sind hier so ein Verband von zwei Häusern, wo meine Eltern wohnen und ich halt eben. Und hat uns gedroht, beide Häuser in die Luft zu sprengen. Und das war, nachdem er schon in Behandlung beim Psychiater war? Beim Psychiater war, aber wie gesagt, er ist, ich meine das nicht negativ, wenn ich sage, er ist ein Blender. Er zeigt nicht, was wirklich los ist und überspielt das. Und deswegen konnten auch die Ärzte meiner Meinung nach nicht hinter diese Fassade gucken. Aha, du glaubst also, dass der den im Gespräch gar nicht die Wahrheit wirklich gesagt hat? Nein. Denn das ist ja nun gerade nicht ein Symptom eines depressionserkrankten Menschen, ganz in dieser genau. Art und Weise zu reagieren. Ganz genau. Und dann hat er ganz verrückte Sachen gemacht. Er hat hier die Bäume im Dunkeln gefällt. Wir haben ein Riesengrundstück und es waren 30 Meter hohe Bäume, also dass er sich da nicht selber umgebracht hat, war eins. Kann man diesen Menschen nicht zwangseinweisen lassen? Ja, das war das Problem. Wir haben ihn angefleht und haben gesagt, du musst unbedingt auch seine Familie, also seine Familie meine ich jetzt seine Eltern, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, seine Eltern, Geschwister, wir haben alle versucht, meine Geschwister, wir haben alle versucht, ihn irgendwie in die Klinik zu kriegen und es ging nicht. Und irgendwann war ich alleine hier im Haus und mit ihm. Und es war dann schon so die ganze Zeit, dass wir, ist immer von einer Sekunde auf die nächste ist das umgeschwenkt. Der war nicht 10 Minuten freundlich und dann wieder gut, sondern es ging innerhalb von Sekunden, war wie Jekyll und Hyde, ein anderer Mensch. Und wir haben dann hier, also meine Tochter, die hat in ihrem Zimmer und ich habe im Schlafzimmer gelegen mit Reizgas, weil wir nicht wussten, wie er reagiert. Ja, aber da hättet ihr spätestens da die Polizei anrufen ja, müssen. Ja, das habe ich dann nachher gemacht. Irgendwann ging es dann los, dass tatsächlich mein Mann, ich habe mich dann hier oben eingesperrt und mein Mann ist dann ausgerastet. Er hat nichts getan, er hat keine Tür eingetreten oder so. Aber er war, ich sag mal, er war davor. Ist er denn dann in einer Klinik gelandet? Er ist dann mit Polizei und Notarzt, ist er tatsächlich in der Klinik gelandet, aber halt aufgrund einer Äußerung, weil ich sagte, wenn du bist bald ganz alleine da, wenn du so weitermachst, er hat alle möglichen Dinge, Hausverweise an die engste Familie und also alles konträr. Was hat er gesagt? Er hat Hausverweise, Platzverweise ausgesprochen, dass die Leute nicht mehr zu uns ins Haus kommen sollten und. Also ganz. Aber er muss eine bestimmte Äußerung gemacht haben, hast du gerade gesagt, weswegen die Polizei ihn hat einweisen lassen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Und er hat dann eine Äußerung gemacht und hat halt eben gesagt, dass er, da habe ich gesagt, du bist dann ganz alleine, ja, dann würde er sich die Kehle durchschneiden. Mhm. Und aufgrund dieser Kehle durchschneiden haben sie ihn dann nachher mitgenommen. Wie lange ist er dann in der Klinik geblieben? Der ist jetzt, bis jetzt letzte Woche ist er in der Klinik geblieben, also von 1. Februar bis jetzt, in der geschlossenen. Und jetzt ist er wieder zu Hause? Nein, das geht nicht. Und er ist jetzt von da aus nach Donaueschingen in der Klinik, also für Reha. Das sind jetzt 5 Wochen veranlagt, wie es weitergeht. Wie ist denn, du hast doch Kontakt zu ihm, wie ist denn sein... Nee, ich habe keinen Kontakt. Ach, du hast gar keinen Kontakt. Und zwar hat es so angefangen, dass es Kontakt mit den Ärzten gab und ich auch immer sehr bereit bin, da mitzuarbeiten. Ja, was haben denn die Ärzte dir gesagt, was er nun hat, was für ein Krankheitsbild ist das? Manisch depressiv mit bipolaren affektiven Störungen ist er. Und, aber diese Aggressivität mir gegenüber, die eigentlich nicht da war, die ist halt jetzt sehr ausgeartet und wir wissen gar nicht, wo sie herkommt. Wobei du ja nicht weißt, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Nee. Das weißt du nicht. Dennoch die Frage, welche Konsequenzen ziehst du jetzt aus dieser Entwicklung? Das ist das Problem. Er durfte dann einmal mit Begleitung hier nach Hause, aber die Ärzte hatten dann auch Angst, dass er uns wieder irgendwas tut und haben sie einen auf die Treppe gesetzt, damit dann niemand hoch ins Schlafzimmer kann, weil wir waren im Haus. Mhm. Und es ist natürlich auch alles sehr belastend. Ich habe natürlich auch Ängste entwickelt, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Ne? Ja, die Frage ist, welche Konsequenzen werden für dich sein daraus? Ja, es wird wohl so sein, da ich jetzt dann versucht habe, nochmal mit ihm zu sprechen. Ich wollte mal 5 Minuten mit ihm alleine reden, ganz in Ruhe. und ihm halt eben mal fragen, ob all das, was er uns so angetan hat, wie er es sieht und ob ihm das leid tut und so. Und das tut ihm alles gar nicht leid. Und jetzt bin weiß ich halt er denn, so, ist er denn der sich ist voll da, der weiß alles, was er gemacht es hat. Es ist ihm voll bewusst, was es geschehen ist. Es ist ihm voll bewusst. Er kann das anderen Leuten, allen erzählen, die ihn im Freigang getroffen haben und nichts wussten. Willst du bei ihm bleiben? Das ist die große Frage, Das ist nämlich die Frage, die wir uns jetzt am Stellen sind. Und das ist, ich meine, ich bin natürlich selbstständig, aber meine Tochter mittlerweile auch schon. Diese Momente, die er im Haus ist, fangen wir an, wie ein Kaninchen vor der Schlange zu sitzen. Und also wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, und dass er sogar jetzt, nachdem er da einmal bei euch zu Hause war, überhaupt nicht zugänglich ist und offensichtlich eine ganz andere, einen ganz, ganz anderen Blick geworden, und einen ganz anderen Blick auf das Leben hat, fände ich das vollkommen nachvollziehbar, wenn du sagen würdest, ich gehe aus dieser Beziehung raus oder zunächst raus. Ich bin auch von der Familie dann von den anderen angesprochen worden. Hier geht's natürlich auch um Geld, wie das immer ist, ums Haus, ob wir nicht das Haus kaufen, ihn auszahlen können und so und diese Sache. Aber da war ich noch gar nicht mit meinen Gefühlen. Nee. Ich war immer noch bei ihm und habe immer noch gehofft, dass es ihm besser geht. Und dann bin ich wieder in diese Situation gedrängt worden. Es muss eine Lösung her für ihn. Aber du hast doch bestimmt auch mit dem einen oder anderen Arzt mal unter vier Augen gesprochen. Ja. Was für eine Perspektive eröffnen die dir? Wie erklären die sich sein Verhalten, dass er überhaupt gar keine Einsicht zeigt? Da haben die mir nie eine Antwort drauf gegeben. Die haben nur gesagt, er verhält sich selbst auch so alt wie ich und sagen, er verhält sich wie ein Sechsjähriger. Und sagen dauernd nur, ihre Welt scheint nicht so zu sein, also meine Mann, seine Welt scheint nicht so zu sein, wie er sie uns darstellt und wie er die auch den Therapeuten halt eben darstellt. Und ich kann ihm ja nicht den Kopf zurückdrücken, wenn man so, so lapidar sagen kann. Insofern ist es völlig verständlich, finde ich, wenn du dich zurückziehst. Ob das nur eine dauerhafte... Das Problem ist halt jetzt, dass ich selber so krank bin und so viel miterlebt habe, dass man irgendwann doch in den Selbstschutz hineinkommt, wo man dann sagt, Cut oder nicht Cut? Ja, das ist dann die Frage, ne? Meine Intuition sagt Cut. Cut, ne? Ja, sagt sie. Wie du es jetzt geschildert hast, auf jeden Fall, zunächst auf jeden Fall. Ja, ne? Ob das eine Dauerlösung ist, muss man mal sehen. Aber verbreitet er ja bei dir und bei euch Angst und Schrecken. Ja, und das tut er. Und das ist ja ein anderer Mensch. Ja. Das ist ja nicht mehr der Mann, den du geliebt hast. Nein, überhaupt nicht. Und er beschimpft mich für diesen Polizeieinsatz, den hatte ich. Also als ich bedroht wurde, habe ich dann direkt meine Schwiegereltern angerufen, weil wir ein gutes Verhältnis hatten. Und die haben den ganzen Einsatz am Telefon mitbekommen und haben gesagt, Kind, du musst die Polizei rufen. Sagten sogar die Schwiegereltern. Also die haben auch eine Anzeige gegen ihn. Dann bei der Polizei mit den ganzen Sachen, er kriegt dann auch von der Staatsanwaltschaft, das ging dann gar nicht mehr über mich. Aber ich bin alles schuld und ich verstehe es halt überhaupt nicht. Ja gut, das kann man ja auch nicht verstehen, das ist ein kranker Mensch und das kann man dann in dem Sinne ja auch gar nicht nachvollziehen. Nein. Mein persönlicher, laienhafter Gefühl, ja. Wirklich mein Gefühl, wenn ich mich in dich hineinversetze, das sagt, geh, mach einen Schlussstrich. Ja, ne? Dennoch möchte ich auch noch dir die Beratung von meiner Psychologin anbieten, wie sie es von ihrer Warte aus sieht. Ich, mit meinem mehr oder weniger gesunden Menschenverstand würde sagen, ja, geh, schützt euch, geht. Vielleicht sogar noch irgendetwas Schlimmes passiert. Bevor was anderes. Ja, genau, ganz genau. Und unter Berücksichtigung, dass du selbst eine sehr schwerkranke Frau bist und das natürlich auch eine enorme Belastung für dich darstellt. Ja. Ja. Liebe Birgit, du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich jetzt gleich nochmal an und dann kannst du dir ihre Meinung auch noch anhören, was sie alles meint. Alles klar. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, und Birgit. Schönen Abend. Und alles Gute wünsche ich. Tschüss. Danke. Ciao. 0800 220 50. Hier ist Paulina. Paulina ist 26. Guten Morgen, Paulina. Ja, hi. Hallo, Paulina. So, jetzt sind wir beide dran. Um was geht's? Ja, es geht um meine Nachbarn. Sie sind Mietnomaden. Bist du draußen? Es blubbt so. Nee. Du pustest in das Telefon. Das könnte sein, aber rauchen tue ich nicht. Also deine Nachbarn sind Mietnomaden, sagst du? Genau. Und ich erzähle einfach mal, wenn du was zu wissen willst, dann unterbrich mich genau, einfach. Genau, so machen wir. Das ist ein guter Deal. So, legen wir mal los. Also folgendes. Sie wohnen hier seit Mitte September des letzten Jahres. Mhm. Mhm. Und was machst du da? Das ist immer so... Du atmest zu laut in den Telefonhörer. Das ist so laut. Halt das mal ein bisschen anders. Ich bin so aufgeregt. Also seit September letzten Jahres wohnen die bei euch. Ja, genau. Mhm. Und wie wir vom Vermieter erfahren haben, haben sie sich auch mehr oder weniger durch einen Trick reingeschlichen. Ja, zwei Leute sind das? Drei. Sind halt Mutter, Vater und ein 5 Jahre altes Kind. Ja. Und sie waren hier bei der Besichtigung, haben eine rührende Geschichte von einem Wasserrohrbruch erzählt, einer komplett ruinierten Wohnung, dass sie halt obdachlos sind. Mhm. Und ja, wer setzt denn ein 5-jähriges Kind einfach auf die Straße? Da hat der Vermieter sich halt ein Herz gefasst und hat sie sofort einziehen lassen. Ja, ja. Wie viele Leute wohnen denn da noch in dem Haus? Du und wie viel noch? Also wir sind insgesamt 6 Wohnungen. Ja. Alle Wohnungen sind belegt. Mhm. Und das sind, also insgesamt sind wir 9 Personen. Okay. Mhm. Mit den Mietnomaden sind wir zu 9. Mhm. Und du wohnst direkt neben denen, so Tür an Tür? Nein, also ich wohne im Erdgeschoss und die Mietnomaden wohnen schräg über mir. Wohnen also hier genau in der Mitte. Ah ja, okay. Mhm. Zwischen uns allen. Mhm. Und die Kaution haben sie nicht gezahlt, auch keine Miete seit September. Mhm. Und obendrauf kommt, dass sie hier also wirklich nicht nur den Vermieter, sondern auch uns alle hier wirklich terrorisieren. Inwiefern? Es ist folgendes, sie stellen ihre Müllbeutel einfach vor ihre Wohnungstür. Dass das natürlich schön sowohl nach oben als auch nach unten hin sich hier das Aroma, sag ich mal, ausbreiten kann. Stinkt der ganze Flur nach Müllhalde. Ja, ja. Und wir, um zu vermeiden, dass sich hier noch anderes Ungeziefer bis auf die Mietnomaden jetzt noch einschleicht, sind dann so blöde und tragen es raus. Mhm. Und obendrauf kommt, dass sie da also von Mülltrennung anscheinend gar nichts wissen. Im Hausmüll sind Batterien, sind leere Flaschen von Motoröl, das ist ja Sondermüll. Mhm. Und wir haben auch schon Ärger mit der städtischen Müllabfuhr. Mhm. Sprich, uns wurde damit gedroht, dass unser Haus nicht mehr bedient wird. Mhm. Also sie fahren hier dann einfach vorbei. Ja, die sind dann streng. Hinzu kommt, die Mietnomaden haben keine Waschmaschine mitgebracht. Ja. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass sie unsere Waschmaschinen hier mit benutzen. Also wir haben einen allgemeinen Waschkeller für alle. Mhm. Und also da steht außer Frage, das ist hier halt eine kleine Stadt, einen öffentlichen Waschsalon oder so gibt es nicht. Sind denn eure Waschmaschinen, die im Keller stehen, sind das so Münzautomaten? Dann wäre es ja nicht schlimm. Nee, es sind, die Waschmaschinen mussten wir halt alle selbst kaufen für uns selbst. Also es ist unser Eigentum. Achso, und die stehen aber ganz frei zugänglich im Keller irgendwo? Ja, ja, also das ist hier halt eine kleine Stadt. Das ist hier so üblich. Waschkeller schließt man nicht ab. Okay. Und dann sind da, also vor allen Dingen, wenn man sie halt drauf ansprechen möchte, wenn sie denn überhaupt die Tür öffnen, was die Ausnahme ist, dann wird man sehr pampig abgewimmelt. Dann wird man an den Vermieter verwiesen, der aber auch komplett machtlos ist. Ja gut, das ist aber ein gutes Stichwort. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt schon immer wieder Kontakt zu dem Vermieter aufgenommen. Was unternimmt der? Was macht der? Ja, also es war folgendes. Er hat uns Anfang Januar alle einmal zu sich nach Hause bestellt. Er wohnt nicht mit hier im Haus. Mhm. Und hat dann gesagt, er hat einen Anwalt konsultiert. Mhm. Das ist jetzt auch ein Anwalt für uns alle, damit halt die ganzen Aktionen dieser Leute an einer Stelle zusammenlaufen. Ich verstehe. Und natürlich Räumungsklage läuft, aber sowas sehr langwierig. Das ist sehr langwierig. Ich gehe mal davon aus, dass die auch keine Miete zahlen. Nee, also 2 Monatsmieten ist ja gesetzliche Mindestanforderung, dass der Vermieter ihn kündigen kann und sie haben ja weder die Kaution noch die Miete bezahlt. Also den Hauptfehler hat euer Vermieter gemacht, indem er die Leute nicht richtig durchleuchtet hat. Ja, weil er eben die Geschichte von, wir haben ein kleines Kind, wir sind obdachlos. Das zeigt, dass euer Vermieter eine menschliche Seite hat. Aber ich glaube, gerade in solchen Situationen muss man da auch, dennoch, auch wenn man so eine traurige Geschichte hört, muss man sich streng die Leute angucken. Und in der Tat, so wie ich das lese und mitbekomme, ist das sehr kompliziert, solche rauszukriegen. Und das dauert lange und endet meistens in einem üblen Nervenkrieg für alle Beteiligten. Ja. Also es ist auch so, unser Vermieter hat uns mal gesagt, hier in der Stadt kennt ja jeder jeden, hört euch mal um, ob diese Leute nicht wer kennt. Wenn da noch ein anderer Vermieter ist, dann könnten wir hier die Räumungsklage schneller durchkriegen. Und? Aber es kennt sich hier keiner. Ja, also, die kamen von woanders. Ja, sie haben ihn, was das angeht, eben auch angelogen. Sind die denn auch laut in der Wohnung? Oh ja. Also das war hier, die ersten zwei Wochen, wo sie eingezogen sind, war noch relativ ruhig. Mhm. Und jetzt sind sie also seit einem halben Jahr ständig am Renovieren. Mhm. Und das vorzugsweise abends oder am Sonntag. Was aber ungewöhnlich also ist für Mietnomaden, dass die renovieren. In der Regel versauen die doch alles und irgendwann hauen sie ab. Genau das ist es ja. Sie demolieren die Wohnung, um eben aufgrund von Wohnungsmängeln, wie man das nennt, die Miete mindern zu können. Ich verstehe. Und sich dazu rechtfertigen. Wie lange wohnst du denn schon in diesem Haus? Seit ich kurz nach meinem 22. Geburtstag bin ich eingezogen, also seit 4 Jahren, etwas über 4 Jahren. Und eigentlich wohnst du da gerne und das ist eine gute Wohnung? Ja, also ist auch eine nette Gegend hier. Mhm. Also die Nachbarn waren bis jetzt alle klasse. Der Vermieter ist sehr nett. Das ist so die Frage. Ich meine, ihr, die ihr da Mieter seid, habt natürlich die Option, wenn es euch irgendwann so sehr stinkt, vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes, ihr könnt ausziehen. Das Hauptproblem hat natürlich der Vermieter an der Backe. Ja, das ist zum einen das, weil wir zu unserem Vermieter eigentlich ein super Verhältnis haben. Mhm. Wir wollen ihn nicht einfach im Stich lassen. Mhm. Und zum anderen, warum sollen wir denn bitte ausziehen? Natürlich. Wir sind doch nicht das Problem. Natürlich nicht. Aber irgendwann, wenn die Nerven vielleicht so blank liegen, dass man sagt, okay, ich gehe. Ich will dir das nicht raten. Ich sag's nur so als Option. Das heißt, ihr müsst weiter jetzt gemeinsam da auf die Zähne beißen und durch. Ja. Mehr kann man nicht machen. Die Klage läuft, ein Rechtsanwalt ist aktiviert. Mehr kann man nicht unternehmen. Vor allem das Schlimmste ist, was sie machen, das sind immer so kleinere Aktionen, die hier gezielt gegen Einzelne gehen. Mhm. Gerade solche Sachen. Das ist, kann ich jetzt ein Beispiel nennen? Das ja, ist, gerne. Mittwoch erst passiert, und zwar, ich wohne ja im Erdgeschoss und die Nachbarwohnung vom Erdgeschoss, also bei mir da, das Wohnzimmerfenster zeigt direkt auf den Parkplatz, das halt auch zum Haus gehört. Mhm. Und jetzt haben sie da direkt auf dem Parkplatz vor das Fenster ein Kleinlaster gestellt, wo man sich ja denken kann, was da ist. Also der Kleinlaster hat genau die richtige Höhe, es kommt überhaupt keine Sonne durchs Fenster rein. Und woher haben die den Kleinlaster? Das wissen wir auch nicht. Auf jeden Fall ist da ist eine Mietwagenplakette dran. Den haben sie wohl gemietet, extra, um uns hier zu terrorisieren. Aus reiner Schikane steht dieses Auto da, um die Sicht und um das Licht zu verdecken. Ja, denn es sind nicht alle Parkplätze bei uns da besetzt. Also sie hätten den Wagen auch weiter wegstellen können. Boah, das ist sehr nervig, wenn man in einer solchen Situation ist und einem die Hände quasi gebunden sind. Und das ist schön. Ja, also unser Anwalt hat gesagt, keine Aktionen ohne Absprachen mit ihm. Natürlich. Denn dann schaden wir uns nur selbst. Natürlich. Paulina, ich kann dir da keinen weiteren Rat geben, das ist dir klar, ne? Das können wir hier nicht. Nee, einen Juristen haben wir ja schon. Ihr habt einen Juristen und das ist auch der beste Mitstreiter bei der Angelegenheit. Ja. Du hast es mal erzählt, aber so geht's halt immer wieder Menschen und daraus kann man eigentlich nur lernen, vor allen Dingen als Vermieter, dass man, wie gesagt, sehr, sehr genau hinguckt und sich die Unterlagen von den Leuten durchleuchtet und so weiter. Ja, dass die Leute vor allem da draußen auch Bescheid wissen, denn es sind nicht nur die Vermieter, die unter solchen Leuten leiden müssen, sondern auch die Nachbarn. Absolut. Das ist ja richtig gesagt. Paulina, ich hoffe für euch, dass ihr nicht mehr so lange gequält werdet von diesen Nomaden. Ja, ich hoffe es auch. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke schön. Ciao. Tschüss. Paulina, die in das Telefon hineinbläserin. Ulrike, 61, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Ulrike, um was geht's bei dir? Es geht um Liebe und bis in den Tod. Nochmal zu unserem Thema am Mittwoch. Ja, da bin ich nicht durchgekommen und mein Mann, der ist verstorben am 23. Januar 2013. Mhm. Der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Wie lange hat er den Krebs gehabt? Der Arzt hat uns gesagt, das muss über Jahre gewachsen sein in ihm. Er hatte aber bis ein halbes Jahr, circa vor Januar, gar keine Beschwerden. Mhm. Er hatte so 3 Monate bevor das richtig losging, hatte er wohl so einen Druck im Bauch. Mhm. Und dann hat er eine Schmerztablette genommen und dann hat er 12 Stunden Ruhe gehabt. Und dann hat er immer zu mir gesagt, das kann nichts Schlimmes sein. Wenn das was Schlimmes wäre, kämen die Schmerzen schneller. Mhm. Gut. Weil er wollte ja auch nicht zum Arzt. Arzt war ja für ihn Horror. Und dann wurde er langsam gelb. Mhm. Dann habe ich gesagt, du musst was machen. Und dann hatte die Tochter Hochzeitstag im Dezember. Und dann waren wir da und dann hat die auch versucht, auf ihn einzureden. Und er war mit Geld und guten Worten nicht dazu zu kriegen. Und ich habe ihn schon immer in Gedanken beerdigt, praktisch, weil er immer weniger wurde und er hatte einen Juckreiz von Kopf bis Fuß. Ich durfte ihn nicht anfassen. Dann explodierte was in ihm. Ich kann das nicht beschreiben. Also auch nachts, wir mussten also ganz getrennt liegen. Und ich hatte das immer, das machte ich Jahre, mich umdrehen und ankuscheln. Und dann stand er auf. Ich habe das aber dann teilweise auch nicht mitbekommen. Und dann sah ich morgens, und wie war's? Und sagte er, du hast es wieder getan, sagte er nur. Ne? Ich meine, er war nicht böse. Aber jede Berührung machte bei ihm fürchterlichen Juckreiz. Und wir hatten uns doch geschworen, wir wollen zusammen alt werden. Und wann ist er ins Krankenhaus gegangen? Der ist ins Krankenhaus gegangen am 15. Januar 2013. Das war ja 8 Tage vor seinem Tod. Ja. Und also da ging es dann nicht mehr, da musste er ins Krankenhaus. Nein, nein. Ich meine, das Ganze, wir waren ein Kopf, ein Arsch, kannst du sagen. Mhm. Also wir haben uns kennengelernt 1968, ich war 15, er war 19. Mhm. Einen Tag vor der Bundeswehr haben wir uns kennengelernt. Also eine richtig gute Zeit und eine schöne Ehe habt ihr verlebt. Ja, wir haben Nackenschläge gehabt. Unsere erste Tochter ist geboren 1976. 1978 verstorben. Mit 15 Monaten Stoffwechselstörung. Ja. Dann haben wir 79 die Wohnung gewechselt, sind in die Stadt gezogen. Und da wohne ich jetzt noch. Das Drama ist nur, ich habe 100% Schwerbehinderung bekommen, weil die Beine nicht mehr so wollen. Und ich hänge in der 4. Etage. Ach du je. Mit 76 Stufen, die ich jedes Mal zu bewältigen habe. Kein Aufzug. Nein, das wäre zu einfach. Ulrike, nochmal zurückzukommen auf deinen Mann. Dann ist er ins Krankenhaus gekommen. Und wie habt ihr die letzten 8 Tage dann in dem Krankenhaus verbracht und verlebt? Ja, er kam, er wurde erstmal geröntgt. Und obwohl er seit Jahren geraucht hat, seit frühester Jugend, hatte er nichts an der Lunge. Da war er ja schon mal stolz wie Bolle. Und er versuchte uns ja immer noch ein X für ein U vorzumachen. Beziehungsweise wir haben ihn damit gelockt. Meine Tochter, unsere Tochter hat ihn gelockt und hat gesagt, Papa, du hast einen Gallenstein, wenn der raus ist, ist das gut. 3 Tage bist du wieder zu Hause. Und mein Mann packte auch die Tasche für 3 Tage. Ne? Aber dann kam wahrscheinlich relativ schnell die schreckliche Diagnose. Und er hat das aber gar nicht mehr mitgekriegt, weil der Arzt sagte, der ganze Körper ist vergiftet bei ihm, auch das Gehirn. Und deshalb, er hat eher wie ein Kleinkind teilweise reagiert. Und das hat er gar nicht mehr realisiert? Er hat das gar nicht mehr realisiert. Als du das gehört hast von dem Arzt, wenn man das dann so endgültig gesagt bekommt, wie war das für dich? Es zog mir fürchterlich den Boden unter den Füßen weg. Es tat sich ein Loch auf, wo ich reinfiel und wiederum sagte ich mir, das hast du alles kommen sehen. Weil? Weil er so fürchterlich abgemagert war. Der hatte ja kein Fett mehr unter der Haut. Der hat das ganze Fett, das Körperfett, das hat er ausgeschieden. Machst du dir Vorwürfe, dass du ihn nicht vielleicht doch vorher hättest drängen sollen, zum Arzt zu gehen? Nein, das mache ich nicht, weil das über Jahre Bauchspeicheldrüsenkrebs, also er hatte das im Endstadium und das ist normalerweise sehr schmerzhaft. Wir haben den einzigen Trost, den wir haben, er hatte bis zum Schluss keine Schmerzen. Und dann waren wir montags alle noch da, bis aufs Enkelkind, die war nicht da. Und dann habe ich ihm noch gesagt, ich sage, guck mal, ich sage, da ist Nadine und ne, und der Bruder war da und so weiter. Er hat sie auch alle angeguckt und dann habe ich seine Hand genommen und dann habe ich gesagt, ich liebe dich. Da hat er gelächelt. Das ist das letzte Mal, dass ich mit ihm gesprochen habe. Aber das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Dann wollten sie ihn dienstags in Ruhe lassen, mittwochs eine OP ansetzen. Und da mussten sie die OP aber vorher verlegen, weil er aus dem Darm blutete. Nicht viel, aber stetig. Und da hat meine Tochter hatte dann die Verfügung erreicht ganz schnell für ihren Papa. Und dann hat sie gesagt, also eine Morphiumtherapie. Er hat im Leben keine Drogen genommen, sagt sie, aber dann zum Abschluss. Ja, was wollte man denn bei einem so schweren kranken Menschen dann noch operieren? Die mussten sehen, wo das Blut herkam. Die wussten auch nicht, die haben ja versucht, den Gallenstein durch den Magen schlauchen. Die wollten ja weiter bis zur Galle und haben da einen versucht, einen Stent zu setzen, dass die Gallenflüssigkeit richtig abläuft. Aber es ist ja gut, dass es dann so gekommen ist und dass ihm diese Operation dann noch erspart geblieben ist. Und nee, die ist ihm nicht erspart. Ach, die wir, haben die, wir haben die OP gemacht, aber so. Er ist gar nicht richtig wieder wach geworden. Ach so, verstehe. Und als der gegangen ist, habe ich das hier gefühlt. Du warst nicht dabei? Nein. Wie hast du das gefühlt, Ulrike? Ich lag im Bett, ich war auf der, das Wasser stand mir oben, das lief mir am Hals runter und das ganze Gesicht war nass. Und dann war es mir fürchterlich schlecht, ich bin aufgestanden, ich habe eine Herztablette genommen, ich musste zur Toilette und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ich hatte so das Gefühl, als hätte mich einer gezogen. Kam denn dann bald der Anruf vom Krankenhaus? Und dann hatten die meine Tochter angerufen, weil die immer sagte, du bringst mir alles durcheinander, sagst du, lass die mich anrufen. Und dann rief meine Tochter mich an, sagte nur, er hat's geschafft. Und als wir das erfahren haben, dann haben wir nach der Uhrzeit gefragt und dann war es 5.08 Uhr, hat er aufgehört zu atmen. Und das war der Moment, wo du dich so gefühlt hast? Das war der Moment kurz nach 5, wo ich das gefühlt habe. Das hört man ja oft, dass dass Menschen, die ganz nah verbunden waren, wenn die voneinander getrennt sind und der eine stirbt, dass der Überlebende das merkt, irgendwie. Ja, ich kann dir nicht sagen, also ich hatte das, dann habe ich aber immer gesagt, das letzte Ding, da drehen wir zusammen. Aber wie schön, dass du als letztes zu ihm gesagt hast, ich hab dich lieb, ich liebe dich. Ja, da und, hat er gelächelt. Und er hat gelächelt und er hat es verstanden. Das ist doch sehr tröstlich in dieser ganzen Sache. Das hat dich natürlich gut erinnert an unser Thema, die Liebe und der Tod. Ja. Deshalb hast du dich gemeldet. Genau, deshalb hatte ich mich da. Ja, liebe Ulrike, ich danke dir sehr, dass du uns auch deine persönliche Geschichte erzählt hast und wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Sehr gerne, auf Wiederhören, Ulrike. Hör mal, kann ich ein Autogramm haben? Na klar, sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Danke. Tschüss. Ciao. 1.38 Uhr haben wir und hier ist unser Thema nächste Woche. Nächste Woche unterhalten wir uns über Autos und so heißt das Thema dann auch. Das Thema heißt Autos. Wer von euch hat schon einen schweren Unfall erlebt oder verursacht? Ist euer Auto für euch ein Fetisch? Hattet ihr schon mal ausgefallenen Sex im Auto? Wem geht das Auto über alles? Wer hat schon eine besondere Tour mit dem Auto gemacht, aber war es richtig Besonderes? Und wer hat irgendwie völlig verrückte Geschichten mit einem Auto oder wegen einem Auto erlebt? Und wer hasst Autos? Ihr seht, ich habe Fragen über Fragen an euch. Ich möchte gerne mit euch über Autos reden. Nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bin sehr gespannt auf eure Geschichten. Ihr könnt wie immer euch schon anmelden unter domian@wdr.de. Das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das ist übrigens nächste Woche unsere letzte Woche vor der Osterpause. Dann gibt's 2 Wochen Osterpause und dann sind wir in alter Frische wieder für euch da. Also Autos nächste Woche und jetzt weiter mit der freien Themennacht, wie immer freitags. Und hier ist die Hannelore. Und die Hannelore ist 80 Jahre alt. Guten Morgen, Hannelore. Hallo. Hannelore, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn? Naja, ich wollte nur an meine Lebensgeschichte so jemanden erzählen, und ja, dass ich eben 80 geworden bin und von Jugend an nur mit einem Mann gelebt habe, aber nur 10 Jahre, vernünftig, will ich mal sagen. Aha. Dann hatten wir nachher 5 Kinder, ja, und dann ist er eben laufend fremdgegangen. Laufend fremdgegangen? Ja. Wie viele Jahre warst du mit dem verheiratet? 24 geheiratet und wir sind jetzt 56 Jahre verheiratet. Ach, er lebt noch? Ja. Und er ist laufend, also du kannst gar keine Zahl mehr nennen. So na, oft ist also er hat nicht viele gehabt, aber intensive Beziehungen. Die eine war 7 Jahre lang und das war mit seiner Sekretärin. Und das wusstest du damals? Ich wusste es nicht, hab's nur geahnt, ne? Aber er hat immer gesagt, ja, was du immer denkst und was du immer denkst. Aber man ahnt das, man merkt das eben. Und gab es denn andere Frauen, von denen du das dann genau wusstest, während ja, das lief? Ja, und diese Sekretärin hat mir dann nachher einen Tipp gegeben, hat gesagt, du, pass mal auf deinen Mann auf, der hat da jemanden. Das war dann eine viel jüngere. Achso, da war die schon aussortiert wieder, die Sekretärin, die dir das gesagt hat. Ja, ja, die war dann auch, und die hat mir dann gesagt, sie wollte sich schon vom LKW schmeißen und so. Und da bin ich eben hellhörig geworden. Und diese neue, die er dann hatte, das war auch eine intensive, also nicht mal so, nur, sondern wirklich nur über 2 Jahre ging das so. Sag mal, und die hat dann gesagt, entweder du kommst zu mir, lässt dich scheiden oder so, trennt dich von deiner Frau oder du brauchst nicht mehr kommen. Das hat mir die Sekretärin alles erzählt. Die hat mit der gesprochen immer und die kannten sich auch. Naja, und wie gesagt, ich habe das eben eine Trennung nicht gemacht. Ja, ich wollte dich jetzt gerade fragen, warum hast du das dann all die Jahre mitgemacht? Ja, das fragt man mich heute, ne? Ja. Weil wenn man 5 Kinder hat und ich bin so ein Typ, ich mach das nicht, wenn die keine Eltern mehr haben und die Eltern sind getrennt und alles und ich habe mich da. Ist er denn auch noch fremdgegangen, nachdem die Kinder alle aus dem Haus waren? Auch noch. Auch noch. Ich meine, wir haben uns geeinigt dann, dass wir zusammenbleiben wollen und so weiter und er nicht mehr zu dieser Frau gehen sollte und dann ist nach 20 Jahren hat er dann wieder angefangen, also 2002 war das und da war es eben ganz aus. Ne? Wie war, was war ganz aus? Bitte? Kommt er da gerade rein? Genau. Können wir nicht weiterreden? Doch. Ja. Nicht, dass er schimpft jetzt, wenn nein, du... Nein, das nicht. Nein. Aber als er das dann wieder gemacht hat nach 20 Jahren, als er das wieder gemacht hat, da waren die Kinder alle aus dem Haus. Die waren dann warum, alle aus dem warum Haus, bist du nicht spätestens dann von ihm gegangen? Aber dann hatte ich ja Enkelkinder und jetzt habe ich schon Urenkel und alles. Und ich habe gesagt, nee, ich den Gefallen tue ich dir nicht. Und... Du kannst jetzt zu der gehen. Die war nämlich auch inzwischen wieder verheiratet und sogar glücklich, hat sie gesagt. Das hat er mir nachher alles erzählt. Und hat er denn heute auch noch eine? Nein. Wie alt ist er heute? Er ist jetzt 79. 79. Und sehr schwer krank. Und wie ist das Verhältnis zwischen euch beiden? Es geht so. Ich muss ihn versorgen, weil er eben krank ist. Und er war im Krankenhaus und da hat eine Psychologin und auch die Ärztin uns hinbeordert, meine Töchter und mich. Und die hat dann gesagt, lieben Sie Ihren Mann noch? Na, konnte ich ja nicht Ja sagen. Ne? Und da habe ich gesagt, nein, Liebe ist das nicht mehr. Aber wir wollen zusammenbleiben. Und du bist jetzt 80 Jahre alt. Ja, gerade geworden. Glückwunsch nachträglich. Ja, danke. Hannelore, wie alt warst du, als du aufgehört hast, ihn zu lieben? Ja, jetzt war ich da vielleicht 50, als das mit dieser dann so intensiv war und sie gesagt hat, entweder du trennst dich oder du brauchst nicht mehr zu kommen. Empfindest du denn zumindest eine Freundschaft noch zu diesem Mann? Nein, nur im Moment Mitleid. Mitleid. Weil er so sehr krank ist. Ne? Macht er dir das Leben schwer? Nein, es geht. Aber ich sag mir immer, diese Krankheit ist vielleicht eine Strafe. Aber genau, ein bisschen gottesgläubig und so weiter. Vielleicht, ja. Vielleicht kann man es so sehen. Aber ja. Ich frage dich, dieser Mann hat dir nun sehr viel angetan. Ja, wirklich, wirklich. Und dich sehr verletzt und gedemütigt. Mhm. Das ganze, euer ganzes Leben lang. Genau. Was ist das für ein Gefühl jetzt? Jetzt ist er von dir abhängig und du musst dich um ihn kümmern. Ja, so ist das jetzt. Was für ein Gefühl ist das für dich? Tja. Manchmal ist das eine Art Hassgefühl. Manchmal tut er mir eben leid. Ne? Aber ich kann ihm ja auch nicht mehr helfen jetzt. Ist er so krank, dass er bald sterben wird? Ja, er ist ein Schmerzpatient. Und hat er Krebs? Nein. Nur mit den Knochen. Und ja. Jetzt frage ich dich, ist er noch im Zimmer gerade? Nein, ist wieder gegangen. Jetzt frage ich dich mal etwas... was sicher schwer ist zu beantworten, aber ich frage es trotzdem. Wenn er stirbt. Bitte? Ich sag, wenn er stirbt, wird das für dich eine Erleichterung sein? Das glaube ich nicht. Ich hab nur ihn gehabt in meinem Leben. Ne? Und dann die Kinder und Enkel und Urenkel und was man. Also eine Verbindung ist schon da. Die ist schon da. Auch wenn das Verhältnis nicht gut ist. Aber was das Schönste war für mich, diese Frau ist dann gestorben mit 53 Jahren, als er sich wieder mit ihr getroffen hat. Ne? Und dann kam er bei mir an und hat sich so ausgeweint und ich musste ihn trösten und alles machen. Also er hat geweint, weil die Frau gestorben genau. ist? Genau. Er hat nicht geweint, weil er dir wehgetan hat? Nein. Mhm. Er kam rein und sagte, ich muss in die Klapsmühle, ich weiß nicht, wie ist gestorben und so. Er wollte sich wohl den Tag mit ihr treffen. Ja, und was sollte ich da machen? Also den Zustand, den möchte ich nicht nochmal erleben. Du hast gesagt, du warst froh, als die Frau gestorben ist. Ja, und wenn ich heute dran denke, freue ich mich immer. Das ist auch nicht normal, ne? Nee, ich denke, Gott sei Dank ist die gestorben. Da hat der liebe Gott mir das Leid genommen. Finde ich sehr schwierig, ist das so zu sagen. Der Schuldige ist er, nicht die Frau gewesen. Genau. Er ist der Schuldige. Ja, das auch, ja. Er ist der Schuldige. Du bist ihm in den ganzen vielen, vielen Jahrzehnten nie fremdgegangen? Nein, nie. Er ist der erste und der einzige in meinem Leben gewesen. Mensch, Hannelore. Ja. Wissen denn deine Kinder, was du da mitgemacht hast? Ja, leider eben nicht alles. Es ist das erste Mal, dass ich heute darüber spreche. Ach, du hast damit noch niemandem drüber gesprochen? Nein. Mensch, wie hast du das denn ausgehalten? Ja, das ist das eben, wie ich das aushalte. Ich hatte ein Ehepaar, die zu mir gehalten haben. Die wohnen weit, weit weg. Wussten die denn ein bisschen? Von denen habe ich immer alles geschrieben, so, mit denen habe ich telefoniert und die haben immer zu mir gesagt, Mensch, sei stolz, dass du deine Kinder alleine groß gemacht hast und was du geleistet hast und so weiter. Und die Kinder wissen überhaupt nichts davon, die was... Die haben das geahnt. Ne? Dann suche doch jetzt mal das Gespräch. Der Älteste war 12 damals. Und die Kleinste war 3, so, und dann alle 5 zu Hause, und ich hatte damit zu tun, und er hat sich irgendwie zurückgesetzt gefühlt, also von mir nicht gut genug behandelt, sozusagen. Das hat er alles im Krankenhaus der Ärztin erzählt. Und die hat dann gesagt, ja, am besten sie trennen sich. Jetzt vor 2 Jahren war das. Ich sag, trennen sich, also ich bin 78 und, das geht jetzt nicht mehr. Nee. Und das hat er auch selbst gesagt. Also die Trennung käme für ihn auch nicht in Frage. Er will mich noch versorgen. Und Hannelore, so leben wir jetzt. Aber was ich dir sehr, sehr, sehr empfehle, du hast doch zu deinen Kindern oder zumindest zu einigen Kindern ein gutes Verhältnis, hoffe ich. Ja. Ja. Dann erzähl. Nicht zu allen. Gut, aber zu einigen sicherlich. Dann such das Gespräch doch mal mit dem Kind, zu dem du das weißt. Ich bin mir nicht sicher, soll ich das denen jetzt alles genau erzählen? Ja, sag es. Nicht? Ja, finde ich schon. Das tut dir gut. Jetzt bist du am Zug. Die ahnen nur einiges, ne, warum ich so bin und was ich gelitten habe. Hannelore, du hast 56 Jahre runtergeschluckt. Ja, genau. Du hast dich zurückgenommen, du bist verletzt worden. Jetzt bist du 80 und jetzt hast du das Recht, auch mal dein Leben zu sehen. Wenn dir das gut tut, mit deinen Kindern darüber zu sprechen, raus damit. Und es wird dir gut tun, ich bin ganz sicher. Ja, das denke ich nämlich manchmal auch. Und ich habe mich eben noch nie getraut, das denen so haargenau zu... Ich habe auch noch die Briefe, die die damals geschrieben haben. Leg alles auf den Tisch. Keine Rücksicht mehr. Keine Rücksicht. Ja, da hast du wirklich recht. Ja, auch wenn der Mann krank ist. Völlig egal. Das hat er sich so eingebrockt. Und wenn ich muss das machen, damit ich endlich mal irgendwie Ruhe finde. Wer weiß, vielleicht haben deine Kinder dich manchmal auch ganz falsch gedeutet. Ja, das glaube ich auch. Weil die gar nicht wussten, warum die Mama so ist, wie sie ist. Ja, eben, genau. Ich bin auch nicht gut geworden dadurch, die ganzen Jahre. Ich bin immer unsicher gewesen und immer habe ich vermutet, da ist was und da ist was. Ne? Aber als die Frau gestorben ist, war ich richtig froh. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was das für eine seelische Belastung ist, über ein ganzes Leben so etwas mit sich rumzutragen. Das ist wirklich... Hast du den nicht zwischendurch mal richtig gehasst, wenn er nach Hause kam? Ja, habe ich. Als es ihm noch gut ging, ist er ja auch immer weg gewesen. Ne? Aber jetzt muss ich ihn fast betreuen. Kann nicht mehr laufen und... fällt manchmal aus dem Bett. Ja. Und solche Sachen, ne? Und das wird nicht besser, das wird schlimmer noch. Ja, das weiß ich nicht, wie es uns weitergeht. Er wird ja bald 80 und da weiß ich einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ja. Sollte ich den Kindern jetzt alles erzählen oder auf jeden Fall. Oder schriftlich hinterlassen, wenn ich mal gestorben bin? Nein. Jetzt. Nutze die Zeit, die du noch hast. Ja, genau. Und mach dein Herz frei und deine Psyche frei. Ja. Sprich mit dem Kind, das du das ist es eben. Ich muss mir die richtige aussuchen von den Filmen. Genau, da ist ja sicher einer bei oder einen dabei, wo du sagst, da kann man das machen. Ach, ja, das werde ich machen. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt kannst du auch, man kann auch mit 80 nochmal sein Leben verändern. Und wenn es nur ein bisschen ist. Und ja, das, genau, ein bisschen. Ein ja. bisschen. Und das bisschen wäre, und dass du deinen Kindern die Wahrheit erzählst. Genau. Das machen wir. Ja, und das ist das, was ich dich die ganzen Jahre geguckt habe, all die Probleme von allen Menschen und so. Und da habe ich gedacht, jetzt rufe ich auch mal. Das ist richtig, das ist sehr gut. Und ich freue mich sehr, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ja, und ich danke auch. Sehr gerne. Und du, dass du mit mir gesprochen hast. Und den Rat werde ich befolgen. Ich werde das machen. Das ist sehr gut. Ich wünsche dir. Endlich mal muss das raus. Genau, ganz genau so ist es. Vielleicht geht es mir dann auch mal besser. Es wird dich erleichtern, bin ich ganz sicher. Das ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Hannelore, viel Glück wünsche ich dir dabei. Ja, vielen Dank. Alles Gute, so, ja. Tschüss. Vielen Dank. Ciao, tschüss. Tschüss, tschüss. Seht ihr, so eine nette Frau macht doch gleich wieder alles wett. Dann haben wir den Hirni vom Anfang vergessen und alles ist wieder gut. Hier ist Rainer. Rainer ist 45. Guten Morgen, Rainer. Hallo, Domian. Hallo, Rainer. Was geht's bei dir? Ja, meine Mutter ist heute Morgen gestorben mit 75. Ach, das tut mir sehr, sehr leid. Ja. Das tut mir sehr leid. Heute Morgen. Ich bin alleine. Also ich habe nur eine Schwester, aber wir wohnen auf so einem kleinen Bauernhof. Und ich verfolge auch deine Sendung schon seit Jahren. Ich bin LKW-Fahrer. Ist deine Mutter plötzlich gestorben? Ja, was heißt plötzlich? Ich meine, die hatte Lungenprobleme. Und mein Stiefvater ist vor 2 Jahren auf ihren Geburtstag gestorben, am 9.3. Mhm. Und mein richtiger Vater ist vor 35 Jahren gestorben an Krebs. Mhm. Da war Mutter 39. Mhm. Und ich habe auch keine Frau. Ist sie heute zu Hause gestorben? Nee, im Krankenhaus. Ich bin Mittwochabend reingekommen mit einem Notarzt. Und waren das jetzt Lungenprobleme oder Probleme was? Und keine Sauerstoffsättigung im Blut. Und dann hat die Ärztin mich gestern auf der Arbeit angerufen. Die hatten meine Nummer auf Intensiv, lag die, und haben gesagt, ich soll sofort kommen. Und die wollte keine lebensverlängerten Maßnahmen, intubieren auch nicht. Und wollte sie nicht? Nein. Hatte sie das vorher so festgelegt? Ja, durch eine Patientenverfügung. Mhm. Und ja, jetzt habe ich gedacht, ich rufe mal an, weil ich so ein bisschen in der Luft stehe. Na sicher. Als du dann auf die Intensivstation gekommen warst, in welchem Zustand hast du sie gesehen? Ja, im beklemmenden Zustand. Mutter hatte Angstzustände. Sie hatten ihm ein bisschen Morphine gegeben, damit sie ruhig. Mhm. Aber dann, die hatte so eine Maske auf und hat sie dann, die ohne Maske konnte die gar nicht atmen mehr. Ja. Hat sie dich denn erkannt? Ja, sie hat nur gesagt gestern Abend, wie komme ich hier hin? Ich sag, Mama, du bist doch mit dem Rettungswagen reingekommen. Mhm. Und dann hat die Ärztin gesagt, also es bringt so nichts mehr. Und wie ich heute Morgen zum Krankenhaus kam, da hat die Ärztin gesagt, sie würde am liebsten diese Sauerstoffmaske abnehmen. Mhm. Und dann dauert es aber nicht mehr lange, weil dann hört sie auf zu atmen und dann haben sie die um 10 vor 10 abgemacht, die Maske, und um 20 nach 10 ist sie gestorben. Warst du dann dabei? Ja. Ja. Meine Schwester ist dann auch gekommen hinterher, aber mit meiner Nichte, die ist jetzt auch noch bei mir. Wer hat die Maske die Ärztin abgenommen oder du? Nee, die Ärztin. Die Ärztin. Und dann diese Zeit bis zu ihrem Tod, hat das so ausgesehen, dass sie sich sehr gequält hat? Nee, die hat ja auch ein bisschen Morphin gekriegt, wie mein Stiefvater. Und mein richtiger Vater wieder gestorben ist. Und ist dann eingeschlafen? Eingeschlafen, ja. Dann hat die noch ein, zweimal gezuckt. Und der Pfleger von der Intensivstation hat gesagt, ist noch nicht ganz, weil da kommen noch so ein paar Reaktionen. Die kommen dann da noch. Aber dann nach 20 Minuten sowas. Ach, Rainer, mein tiefes Beileid und Mitgefühl. Ja, wir haben deine Sendung immer gerne geguckt. Wenn ich mit Mutter nicht schlafen konnte, ich sag zu Mutter, du, Mian, komm, der macht das so sachlich. Und Entschuldigung, dass ich jetzt weine, aber das macht gar nichts, das verstehen alle Menschen. Ja, ich habe meinen Vater ja auch schon verloren, da war ich 12 und meine Mutter 39, also das Leben war nicht so auf unserer Seite. Die Beziehung zu deiner Mutter war sehr eng. Ja. Du hast ja bei ihr gewohnt noch, hörte ich gerade aus. Sie hat bei mir auch, ja, wir haben zusammen gewohnt, wir haben so einen kleinen Hof. Achso, das heißt, du warst nie weg von zu Hause quasi? Nee, ja, nur mit dem LKW nachts. Also ich fahre Viehtransporte schon 25 Jahre. Ja, aber hast keine eigene Wohnung nicht gehabt? Nein, nein, nein. Und auch keine feste Beziehung in meinem Leben. Also war die Mutter schon ein ganz wichtiger Bezugspunkt für dich? Ja. Du warst doch nie verheiratet? Oder? Nee, auch keine. Ja, mal eine Liebschaft vor 20 Jahren. Aber so nie. Keinen Sex, ja. Ja. Jetzt wird sich das Leben ganz, ganz radikal für dich verändern. Auf jeden Fall. Du kommst abends nach Hause. Ich hatte Mutter so einen kleinen Hund geschenkt vor 2 Jahren. damit sie nicht alleine immer ist, weil wenn ich morgens um 4-5 Uhr aufstehe und muss zur Arbeit, dann ist sie auch immer mit aufgestanden, weil sie Angst hat, alleine oben zu schlafen. Mhm. Und ja, dein Leben ändert sich so mehr. Hast du mit deiner Mutter mal so über die Zeit gesprochen, was mal sein würde, wenn sie nicht mehr ist? Auf jeden Fall, die hat gesagt, ich darf den Kopf nicht hängen lassen, die Uhr bleibt nicht stehen. Hat sie so gesagt, ne? Ja, sicher. Mhm. Weil wir ja den Tod schon allgegenwärtig hier im Haus immer hatten. Mhm. Durch meinen Vater, der ist hier zu Hause gestorben an Krebs. War sie denn, abgesehen jetzt von der letzten Zeit, wo es ihr offensichtlich nicht so gut ging, vorher die Jahre gesund? Ja, sie war ganz gesund bis vor 2 Jahren, wie mein Stiefvater auf ihren Geburtstag gestorben ist. Das ist natürlich auch ganz schlimm. Ist ja auch. Hat sie abgebaut und sie hatte auch nicht mehr so einen Lebensmut, weil sie hatte einen Bruch im Rücken. Mhm. Von der Osteoporose, sie konnte nur noch 2 Jahre nur auf der linken Seite schlafen, Domian im Bett. Und sie hatte auch so keinen Lebensmut mehr, weil wenn du nicht mehr richtig laufen kannst durch den Rücken. Das verstehe ich. Dann, du guckst nur durch ein Fenster, ja, wann ich nach Hause komme, nach 12, 14 Stunden. Ist kein schönes Leben. Nein, die Lebensqualität ist weg. Ja. Wie planst du alles weiter? Wie wird die Beerdigung sein? Wir schon alles gemacht mit unserem Bestatter am Mittwoch. Und wir haben auch den Sarg schon ausgesucht mit meiner Schwester und Nichte. Mhm. Das wird jetzt nochmal sehr schlimm für dich werden, wenn die Beerdigung ansteht. Ja, wir machen auch im ganz kleinen Rahmen, weil das Große bringt ja auch nicht immer. Mhm. Jetzt hast du deine Nichte, sagst du, ist da. Ja. Die steht dir jetzt ein bisschen bei. Ja. Wohnt die denn auch bei dir in der Nähe? Ja, die wohnt nicht weit weg von uns. Und die Schwester, wo wohnt die? Die wohnt auch im Ort. Das heißt, du hast, da sind schon ein paar Menschen, mit denen du dann in Kontakt treten kannst. Ja, auch meine Chefin und so, weil ich ja schon so lange bei der Firma bin. Ist denn das Verhältnis zwischen dir und deiner Schwester auch so gut? Doch. Mhm. Ja, wir hatten mal eine Zeit lang nicht so ein gutes Verhältnis, wie das so ist unter Schwestern, aber hat sich alles wieder zusammengezogen, weil Mama hat gesagt, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann bleibt dir nur diese, du musst dich mit ihr arrangieren. Mhm. Und das ist jetzt wieder... Halte zusammen, wenn ich nicht mehr da bin. Ja. Ja, gut. Und das ist natürlich jetzt auch so ein Satz, der als letzter Wunsch da geblieben ist, ne? Dass ihr beiden euch zusammenreißt und dass ihr euch versteht. Ja, genau, Domian. Und vor allen Dingen, dass ihr jetzt auch euch gegenseitig stützt und tröstet. Ja, genau. Wobei ich auch keine Familie habe und alleine dabei stehe. Und wenn du abends nach Hause kommst und das Haus ist leer, dann muss ich jetzt erstmal mit klarkommen. Da muss ich erstmal mit klarkommen. Ja, die Zeit ist auch um, ne? So, jetzt ist erstmal, dass ihr die Beerdigung, dass ihr das gut übersteht. Ja. Und dann kommen die traurigen Zeiten der Trauer. Ja. Also nochmals, Rainer, das tut mir sehr, sehr leid. Sehr, sehr leid. Wenn du möchtest, rufen wir dich nochmal an. Dann kannst du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Ja, und eine Autogrammadresse? Kannst du gleich meiner Psychologin sagen. Ja, ne? Vielleicht rufe ich nochmal irgendwann an, Domian. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute und viel, viel Kraft für die nächste Zeit, Rainer. Viel Erfolg noch weiter und danke, dass es dich gibt für alle Menschen hier. Dankeschön. Wir melden uns gleich bei dir. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik Tim Dohnke. Am Montag sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Und das Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt Autos. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Wie gesagt, alles Gute bis dahin. Tschüss.